Ihr hört Frequency, eine Stunde freie Musik aus dem Netz hier auf Byte FM. Ich bin Christian Grasse und diesmal beginnen wir mit elektronischen Ambient- und Downbeat-Klängen. Und zwar aus Kasachstan, wer hätte das gedacht? Im Hintergrund läuft schon Free Zan mit Sometime. Thank you. Schöne Ambient-Downtempo-Nummer, Sometime von Frizan. Dahinter steckt ein 21-jähriger Komponist aus Kasachstan. Die Musik entstand, man kann sich's fast denken, zu 100% am Computer. Während seine Freunde lieber Spiele zockten, hat er sich mit seinem Keyboard an den Rechner gesetzt, um Musik zu machen. Und das ist wirklich das Schöne am Internet. Künstler und Musiker aus aller Welt finden Gehör. Die aktuelle EP des Kasachen erschien bereits Ende März bei dem französischen Netlabel Fresh Pope Records. Und den Link dazu und zu allen anderen Songs der Sendung findet ihr unter byte.fm. Dort dann einfach mal unter Sendungen nach Frequency Ausschau halten. Von künstlichen elektronischen Klängen aus Kasachstan kommen wir nun zu sehr organischen Tönen aus Spanien. Jetzt kommen Uma, ein Musikerpärchen aus Barcelona. Thank you. Grenze na nostra planeta gris, un llançament imminent. Uma waren das, ein ziemlich ungewöhnlicher Bandname, der jedoch Sinn macht, denn hinter Uma stehen Pau Valve und Maria Coma. Und der letzte Buchstabe von Pau und die ersten beiden Buchstaben von Maria ergeben Uma. So haben sich die beiden das zumindest gedacht. Ihr selbstbetiteltes Album erschien bei dem spanischen Netlabel Era Lo-Fi. Und was das Musikerpärchen zu ihrem Album schreibt, ist ziemlich, ja, sagen wir mal, außergewöhnlich, denn auf ihrer Seite kann man lesen, dass das Album das Resultat ihrer Beziehung ist. Und das wollen sie nicht als Produkt begreifen, sondern eben teilen. Deshalb gibt es das Album zum freien Download unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr könnt es nicht nur kostenlos herunterladen und hören, sondern auch legal kopieren und verteilen. Das kann man auch mit folgendem Track, der geht wieder in die elektronische Richtung, Echo Plan mit 70s Ghosts. Did they give you any idea in Denver about with the job and stuff? Only in a very general way. Well, the winters can be fantastic. The basic idea is to cope with the very costly damage and depreciation. Thank you. Luc Hespel alias Ecoplan war das. Aus Frankreich kommt dieser Musiker. Hauptberuflich ist er eigentlich Webdesigner in Paris. Er schlüpft aber auch mal gerne in die Rolle des Musikers und das schon seit 2002. Den eben gehörten Track steuerte er dem Debüt-Sampler von Fresh Pope Records bei. Das war bereits im Jahr 2004 und knapp ein Jahr später konnte man ihn auch nochmal auf der Soundtrack for Your Wedding Compilation aus dem Hause Aerotone hören. Weiter geht's nun mit Parade Me aus Berlin. In der Musik treffen die analoge und die digitale Welt aufeinander. Das heißt, es gibt Gitarren und Orgeln, aber auch elektronische Sounds und Beats. Und das alles ist mit einer Stimme verpackt, die erst beim zweiten Mal hören so richtig zu passen scheint. Trotzdem klingt das alles sehr interessant. Farewell heißt dieser Song. I got an anchor and your name tattooed on my arm and a parrot on my shoulder is my lucky charm. So I hoist up the sail of my little nutshell. I wipe your tears away and I kiss you farewell. I'm a pirate, you're my hub, I won't forget you anyway. I'll send you letters and bottles every day. Farewell von Parade Me aus Berlin. Die passende EP dazu heißt Where Do All These Spiders Hide? Auf der sind 7 Tracks und zu finden gibt's das Ganze bei dem italienischen Netlabel Muerte Pop. Links dorthin findet ihr entweder in der Playlist der Sendung auf byte.fm oder im byte.fm-Blog oder auf der MySpace-Seite dieser Sendung. Die findet ihr unter myspace.com/free-quincy. Dort gibt's auch alle bisherigen Sendungen und alle vorgestellten Songs zum Download. Das ermöglicht die Creative Commons Lizenz, denn alle vorgestellten Songs stehen unter solchen Lizenzen. Das heißt, ihr dürft die Songs ganz legal und kostenlos herunterladen, kopieren und verteilen. Mit dem nächsten Song dürft ihr sogar noch mehr machen, remixen zum Beispiel. Zuerst hören wir aber mal rein. Hier sind Macroform mit Your Heart is a Transceiver. Byte FM. Und zwar hört ihr Frequency, eine Stunde Netlabels, Netaudio und freie Musik aus dem Netz. Gerade gehört Macroform mit Your Heart is a Transceiver. Genauso heißt auch das passende Album dazu. Hinter diesem Projekt verbirgt sich ein gewisser Paul Schuler aus den USA. Und falls ihr mehr von dem hören wollt, sei darauf hingewiesen, dass es insgesamt schon 4 Alben von Macroform gibt, zu hören und herunterzuladen bei jamendo.com. Bei Macroform ging es ja schon ziemlich relaxed zu und da passt der nächste Track hervorragend, denn genauso geht's auch weiter, sphärischer Elektro bzw. Ambient und Downbeat, diesmal von Pix aus Frankreich. Thank you. Pix mit Life Cycle, schon wieder eine Fresh-Pop-Platte, wenn man das so nennen kann. Das also bereits der dritte Künstler des französischen Netlabels in dieser Sendung. Aus Frankreich kommt auch Pix, der macht bereits seit er 16 ist Musik. Früher hat er Beats für Hip-Hop-Crews gebaut und das hört man auch jetzt noch ein wenig, denn tolle Rhythmen und Beats macht er immer noch und die sind auch noch sehr präsent. Ebenfalls sehr beeindruckend, er benutzt keine Samples, das heißt, alle Spuren wurden live eingespielt. Das passt wiederum zum Albumnamen und macht das Ganze zu einem Konzeptalbum, Live Living von Pix. Insgesamt 10 Stücke sind drauf, wirklich ein sehr, sehr schönes Album. Auch sehr schön, Black Era, sehr feiner und vor allem sehr dunkler Trip-Hop aus Italien. Italien. Auch wenn der Vergleich zu Bands wie Massive Attack sich förmlich aufdrängt, muss man sagen, dass nicht alle Tracks nach einer Kopie klingen. Insgesamt gibt es schon 3 Alben der Italiener, beziehungsweise 2 Alben und eine EP. Von dieser, der Tunnel EP, stammt auch der eben gehörte Track. Die Musik von Black Era erschien bei dem italienischen Netlabel A Quiet Bump. Das findet ihr unter aquietbump.com, aber wie gesagt, wir verlinken auch alle Netlabels, Songs und Künstler der Sendung auf byte.fm. Wir bleiben vorerst noch in Italien, nun geht's nach Bologna, denn es folgt Elektropop von My Awesome Mixtape. Soda, we won't say no, but at breakfast time, we'll say no. That's a paradigm of what our lives are. Like the choice between stay at home or going after dark. Omega's culture to the top, while the Commodore was falling off. Omega's culture to the top, while the Commodore was falling off. It's a hard decision to take. Waiting for a new game over into another coin instead. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Sunrise, sunset, sun left the outside. Sunrise, sunset, sun left the outside. Armament and moon refresh the air. Floodlighting what there's all around. Glued to our armchairs with a short sight vision and a joystick in the end. Games console us from despair. Glued to our armchairs with a short sight vision and a joystick in the end. Games console us from despair. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Prince of Persia comes and save us. Draw your saber, come and kill us. My Awesome Mixtape mit Amiga, dem alten Computer aus den 80ern. Besungen wurde außerdem Prince of Persia, das wohl bekannteste Spiel auf dem Amiga. My Awesome Mixtape, sehr toller Bandname, wie ich finde. Aus Bologna kommen die Jungs, wie gesagt, 5 sind es an der Zahl. Die Band war auch im April auf Deutschland-Tour. Ich habe es leider zu spät erfahren, dafür gibt's jedoch ihre freie EP immer noch. Die heißt Songs of Sadness, Songs of Happiness und erschien bei dem Netlabel Kirsten's Postcard. Bis jetzt haben sich ja elektronische und organische Klänge in der Sendung mehr oder weniger gut abgewechselt. Die restlichen Songs der Sendung verlassen nach und nach die elektronische Klangwelt und dafür schafft das britische Duo Sleeps in Oysters einen wirklich schönen Übergang. Nun wird es ruhig und bedächtig und zwar mit dem Stück Seaflowers Blossom. Sorry. Sleeps in Oysters bzw. Lisa Busby und John Harries, so heißen die beiden Musiker wirklich. Den eben gehörten Song haben die beiden einer Compilation beigesteuert, und zwar einem Doppelalbum namens Summergate, Sun Made of Gate. Zusammengestellt wurde die Compilation von dem Netlabel Love Sound, und das darauffolgende Release des Netlabels stammt von der Band Inlets. Und deren Vestibule EP hat sich Jochen Dreier mal genauer angehört. Man sollte nie von dem einen auf das andere schließen, so ungefähr der Volksmund. So ungefähr auch beim Netlabel Love Sounds, denn die Band Inlets klingt nicht unbedingt wie das Gros der Musik von Love Sounds, aber sie klingt schön. Der Kopf und Komponist von Inlets trägt zwar den sehr deutschen Namen Sebastian Krüger, also Sebastian Krüger, kommt aber aus dem schönen US-Bundesstaat Wisconsin. Und man meint der Vestibule EP auch anzumerken, da steckt eine Menge amerikanischer Landschaft drin. Eine Landschaft, die Platz hat, denn Wisconsin ist zweimal so groß wie Bayern, hat aber weniger Einwohner als Hessen. Viel Platz hat auch Inlets auf der Vestibule EP, Platz für schöne Melodien und Arrangements, wie bei dem Song Pictures of Trees. All we brought home were pictures of all the leaves of all the trees undone, and of a face in pronouncing our ambling steps with fastened feet we belong. Pictures of Trees ist aber auch der Song, bei dem der Vergleich unvermeidbar wird. Denn Inlets klingen hier Sufjan Stevens schon sehr ähnlich. Aber ist das schlimm? Ich denke nein. Denn eine junge amerikanische Generation schafft sich gerade eine neue Interpretation von traditioneller, folkloristischer amerikanischer Musik. Unmodern ist das nicht, eher en vogue, wenn man eine so tolle EP wie Vestibule von der Band Inlets auch noch legal im World Wide Web herunterladen kann. Und dann sollte man endlich zuhören beim musikalischen Abbild eines jungen, traurigen Amerikaners. Your knees with their scabs and scrapes are giving FM. Frequency, um genau zu sein. Hier geht's um freie Musik aus dem Netz und das eben waren Inlets mit You're an Effigy. Deren Vestibule EP findet ihr unter lovesound.org. Love nicht wie die Liebe, sondern L-U-V. Drei Songs gibt's noch und die stammen allesamt vom kanadischen Netlabel Peppermill Records. Das startete Ende 2005 mit einem sehr beeindruckenden Projekt 30 Days, 30 Songs von 30 Künstlern in 30 Tagen. Jeder hatte genau 24 Stunden Zeit, um einen Song aufzunehmen. Einer davon stammt von Sunny D. Levine. Hey, pretty darling, I was hoping I'd catch you. Get it, get it. Come on. get it. Got Something For Ya von Sonny D. Levine, ein sehr vielseitiger und vielbeschäftigter Musiker aus Santa Monica, Kalifornien. Er spielt in diversen Bands und arbeitet auch als Produzent. Der eben gehörte Track ist auf der 30 Days Compilation von Peppermill Records, einem kanadischen Netlabel. 30 Days ist ja nun schon ein paar Jahre alt, deshalb haben sich die Macher was Neues ausgedacht. 52 Weeks nämlich. Das Konzept wurde beibehalten, nur dass in diesem Fall jeder Künstler eine ganze Woche Zeit für einen Song hatte. So entstanden 52 Lieder von 52 Künstlern und Bands. Ein Song dieser vierteiligen Compilation stammt von der Band Ghost Bees aus Kanada. Did the Red Sea Part, fragen Ghost Bees in diesem Song, erschienen auf dem 52 Weeks Sampler von Peppermill Records. Genauer gesagt ist dieser Track auf dem Spring, also auf dem Frühlingsteil der Compilation. Alle Songs wurden nämlich in Jahreszeiten aufgeteilt. Und Peppermill Records, die haben sich auch jetzt wieder was einfallen lassen, und zwar ein Festival mitten in der Wildnis in Kanada, in der Nähe von Vancouver, auf einem Berg, ohne Strom und fließend Wasser. Nur mit Akustikinstrumenten bestückt müssen die Bands auf einen Berg wandern, die Besucher natürlich auch. Und dabei muss über 1 Kilometer Höhenunterschied bewältigt werden. Bis jetzt haben sich schon 13 Bands angemeldet und auch zugesagt. Also, falls ihr im Sommer in Kanada sein solltet, ist das schon mal ein sehr guter Tipp. Mehr Infos und natürlich auch Musik gibt's unter peppermillrecords.com. Ein Song habe ich noch, der stammt ebenfalls vom 52-Week-Sampler und zwar kommt er von The Van Allen Belt und heißt Solar Crosses Stolen from Cemetery und damit verabschiede ich mich. Frequency heißt diese Sendung, Christian Grasser heiße ich und alle Songs und Infolinks findet ihr unter byte.fm im Byte-FM-Blog oder unter myspace.com/free-quincy. Falls ihr noch mehr Musik aus dem Netz wollt, dann kann ich euch die Initiative Herz statt Kommerz empfehlen. Da gibt's ebenfalls Schätze und Perlen aus dem Netz nächsten Montag um 20 Uhr hier bei Byte FM. Die nächste Ausgabe Frequency gibt's am 2. Juni. Bis dahin alles Gute und tschüss.